Impuls. Bedürfnisse. Angenommen, der Mensch hat Verstand und ist mit der entsprechenden Gelegenheit konfrontiert, dass er von diesem Gebrauch machen darf, dann sollte er sein Bedürfnis wahren. Wir Menschen brauchen das. Was wir uns gewünscht haben, darin liegt auch Hoffnung begründet. An sich zu glauben ist etwas Normales. Wer auf sich selbst gebaut hat, hat sich bereits in ersten Ansätzen verwirklicht. Von sich selbst das Unmögliche zu erwarten, führt den Menschen an den Abgrund. Da haben wir zu Recht auf alles verzichtet, was nicht von uns ausgegangen ist. Das hat keinen Verlust dargestellt, sondern uns von parasitären Energien befreit. Auf sie sind wir nicht länger eingegangen. Da haben wir unsere Aufmerksamkeit ausgerichtet und das Gute, Wahre und Richtige anerkannt. Mit der Würde eines Gestrandeten haben wir uns in diesem Dasein daran gemacht, zu erhalten, was uns ausmacht.